Es liegt mit uns allein. Nach der Stadt in der neuen Ordnung hat das Volk die Macht. Der Sturm wird sich legen, unsere Fahne wird wehen. Überall Straßen wird man sie sehen.